Der deutsche Bauer weiß, dass alles, was heute für ihn geschafft wird, ohne diesen Bauernkanzler Adolf Hitler nicht möglich ist. Damit weiß aber der deutsche Bauer auch, dass sein Schicksal mit Adolf Hitler steht und fällt. Wer diesen Mann antastet, tastet gleichzeitig an die heiligen Güter des deutschen Bauerntums und läuft Gefahr, das deutsche Bauerntum zu entschlossenstem Widerstand bereit zu finden. Darum, deutsche Bauern, fordere ich euch auf und mit den Bauern alle, die hier versammelt sind, mit mir einzustimmen in den Ruf, unserem Führer Adolf Hitler und seinem Kampf ein dreifaches Sieg! Heil!